Kapitel 7 Ein Konzert im Jugendzentrum. Robbys Band spielt am Samstag im Jugendzentrum. Sehen wir uns beim Konzert von Robby? Du kommst doch auch zum Konzert. Robbys Songs sind einfach super. Ist Robby nicht toll? Robby hat eine neue Gitarre. Jetzt klingt es noch besser. Kolja findet Nadja eigentlich ganz nett, aber sie spricht einfach zu viel von Robby. Robby hier, Robby da, Robby dort, immer nur Robby. Heute bekommt er in der Pause von Nadja auch noch einen Flyer. 20. Mai im Jugendzentrum. Wild Guitars mit Sänger Robby. Neue Songs von Robby. Party ab 18 Uhr mit DJ Tukan. www.uc-ada.de. Nadja, wer sind denn die Wild Guitars? Was? Kolja, du kennst Robbys Band nicht? Nein, warum? Muss man die kennen? Natürlich! Robbys Musik und seine Songs sind einfach super. Dann gib mir doch mal ein paar Songs. Dann kann ich sie zu Hause hören. Kommst du nicht zum Konzert? Ja, schon, aber am Samstag? Nadja ist schon wieder weg. Alle bekommen einen Flyer. Kolja geht wieder in die Klasse. Pia ist auch schon da. Was ist denn mit Nadja los? Nadja ist nicht immer so. Aber weißt du, sie ist einfach verliebt. Kommst du auch zum Konzert am Samstag? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Komm doch, die Party wird lustig und es kommen ganz viele aus unserer Klasse.